Kapitel 54. Präpositionaladverbien und Präpositionalpronomen. Beispiel 1. Interessieren Sie sich für Fußball? Ja, ich interessiere mich dafür. Ja, ich interessiere mich dafür. Ja, ich interessiere mich dafür. Beispiel 2. Interessierst du dich für Marilyn Monroe? Ja, ich interessiere mich für sie. Ja, ich interessiere mich für sie. Ja, ich interessiere mich für sie. Und jetzt Sie. Interessieren Sie sich für Fußball? Ja, ich interessiere mich dafür. Interessierst du dich für Marilyn Monroe? Ja, ich interessiere mich für sie. Erinnern Sie sich an Ihren Lehrer? Ja, ich erinnere mich an ihn. Ärgerst du dich über das Wetter? Ja, ich ärgere mich darüber. Freuen Sie sich auf Ihre Gäste? Ja, ich freue mich auf Sie. Freust du dich auf den Urlaub? Ja, ich freue mich darauf. Warten Sie auf den Arzt? Ja, ich warte auf ihn. Wartest du auf die U-Bahn? Ja, ich warte darauf.